Die dritte Position bringt die anderen beiden zum Ausgleich. Außer diesen beiden Richtungen, die scheinbar verschieden sind, gibt es noch eine dritte, welche beide in sich einschließt und sie miteinander versöhnt. Agardi und Shambhala teilen sodann ihre Funktionen unter sich auf, so wie dies bei der Dyade und der Triade des indischen Götterhimmels der Fall ist, wo Brahma, Vishnu und Shiva in scheinbar unterschiedlichem Wirken zusammenarbeiten. Die Erde ist ein lebendiges Wesen. Gleich wie der Mensch besitzt wohl auch sie einen subtileren Doppelkörper, einen Ätherkörper. Dieser wäre mit der schon häufig genannten anderen Erde zu vergleichen. Und hier ist dann das hyperboreische Thule. Die Städte Agardi und Shambhala befinden sich also innerhalb der Erde, auf deren Oberfläche wir uns bewegen. Und es ist schon außergewöhnlich zu hören, dass man in der SS von einer inneren Erde sprach und nach dem Eingang in sie an den geheimsten Stellen des Erdballes suchte. Ob man ihn wohl gefunden hat? Die Sage vom Herrn der Welt, der Tibeter und der Mongolen steht auch in Beziehung zu einem inneren, unterirdischen Reich, ebenso wie die alten Sagen und Legenden der Nordländer, der Leute vom Pol. Es ist dies wohl die Welt der Giganten. In jener zweiten Erde wohnen die unsichtbaren Führer, die unbekannten Oberen. Der Schritt hin zu jener anderen Welt erfolgt auf dem Weg über die Pole, über die äußersten Enden der Erde. Wie wir bereits ausführten, befinden sich am Nordpol und auch am Südpol der Eingang zur hohlen Erde und der Ausgang, die Absprungstelle zur astralen Erde bzw. zur parallelen Erde, zu einem über alle Dimensionen hinausreichenden transdimensionalen All, wie sich ja auch im Kopfe des Menschen die enge Pforte befindet, die in die Astralwelt führt, das Organ des Vril, nämlich die Urna. In der gleichen Weise, wie der Vitalkörper des Menschen eine seinem physischen Körper wesensgleiche, identische Form aufweist, so ist diesem auch das Doppel der Erde ähnlich. Somit muss es also in der harten Erde, der äußeren Erde, ein Thule geben, das wieder erschaffen wird beim Abnehmen der Verstofflichung, was sozusagen von einer neuen Entwicklung, das negativ vom Erddoppel abhängig ist. Die geistigen Führer gehen von der einen jeweils zur anderen analogen Welt über in Erfüllung ihrer Missionen, was ihnen jedoch von Fall zu Fall schwerer fällt, wobei sie sicherlich den leidvollen Zustand der gegenwärtigen Verstofflichung schmerzlich empfinden. Heute hegen die geistigen Führer die Hoffnung, dass die Diesseitigen sich anstrengen, dorthin zu gelangen, von woher ihnen Botschaften und Weisungen zugehen. Sie selbst kommen schon fast nicht mehr. Die Verbindung zueinander wird immer seltener und auch gefährlicher, da sie im Wesentlichen von dem erreichten Absprungs- und Eintrittspunkt abhängt. Man kann den Weg verfehlen, man kann fehlerhafte Befehle aufnehmen, es kann bloße mentale Schöpfungen geben, Verbindungen zu nicht bestehenden Trugbildern können aufkommen, zu Golems oder solchen mit teuflischen Masken, welche die Erscheinungsform von Unsterblichen, das Antlitz des Auserwählten, annehmen, zu den Inkubi, von denen wir schon sprachen. Ohne die wirklichen göttlichen Führer kommt man jedoch nicht aus, sie sind unerlässlich. Wie auch die Bodhisattvas müssen sie gleichzeitig hier und dort sein, um den Menschen und der jetzigen Erde in ihrer kritischsten Phase beizustehen. Die Erde ist wie auch der Mensch nicht unsterblich, solange nicht ein bewusster Kontakt zum Geist hergestellt worden ist, durch den sie verwandelt wird und wodurch der Geistwille auf sein Doppelwesen übergeht und sich dadurch verewigt. Das ist das alchemistische Wirken, welches die hyperboreischen Führer im Sinne haben. Die Umwandlung muss sich in den beiden Welten vollziehen, ebenso wie in uns. Die großen Siddhas werden mit ihrem ganzen Körper unsterblich und das Gleiche muss auch mit der Erde geschehen. Die Siddhas sind die Magier Hyperboreas, die Halbgötter, die sich vergöttlicht haben. Siddha ist ein Wort aus dem Sanskrit, aber es ist interessant festzustellen, dass im Irischen das Wort Sid Feenland bedeutet, in welches der Eingeweihte mit seinem Ross, spanisch Caballo, französisch Cheval oder seiner Kabbala eintritt. Die dritte Schau oder Vision wäre somit die hyperboreische von der Zeit vor der Trennung Agartis von Shambhala, des Nordpoles und des Südpoles. Diese Schau umfasst alle früheren Visionen. Es besteht somit kein Widerspruch, wenn man danach trachtet, auf der äußeren Erde eine Verfassung zu schaffen und eine gerechte, transzendente Herrschaft zu errichten, die mit drüben in Verbindung steht. Und nicht nur das, diese Bestrebungen sind sogar notwendig. Und so vergeistigt sich die Erde, wobei jeder einzelne neuralgische Punkt ebenso wie die Positionen der geografischen Kräftebündelungen der sichtbaren Erde mit den Chakren der unsichtbaren Erde, Asgard, Jerusalem, übereinstimmen. Das wussten auch die Erbauer der Dolmen und Menhire, die Atlanter und die Druiden, ebenso wie die Templer und die Eingeweihten der SS, indem sie Kraftpunkte auf der Erde errichteten zur Aufnahme, zur Verbindung mit den Intelligenzen der inneren Erde, mit Agathi, Shambhala und mit dem Thule der anderen Seite. Als Krishna in den Kathedralen tanzte. Mit der Erschaffung des Templerordens breitete sich im Abendland ein neuer Geist aus. Die Gotik war geboren. Die Kathedrale wird zum Gotteshaus für das Volk, zu seinem Versammlungsort, wo die von jeweils zwei Säulen abgestützte zweischiffige Bauweise, die den kosmischen solaren Christus versinnbildlichende große Rose, die geheimnisvoll anmutenden Gestalten in diesem Wald von Steinen, wie in indischen Tempeln und die Alchemie der Kirchenfenster alle den Zweck haben, eine magische Umwandlung, eine nahezu allumfassende Veränderung, nicht nur der Auserwählten, wie im Romanischen, zu bewirken. Auch der Menhir, der Dolmen und der Krummlicht der Giganten, der Ligurer, der Druiden, die durch das Wasser des Mondes in Schwingungen versetzt werden und an sorgfältig ausgesuchten Stellen errichtet wurden, wo ein astraler Magnetismus wirksam ist, dienten diesem Zwecke und waren außerdem Mittel, um mit den unterirdischen Intelligenzen in Verbindung zu treten. Es ist das die geheime Kunst der Behandlung des Steines. Stonehenge und die große Pyramide des Chephren wurden in ihren Abmessungen und in ihrer Konzeption in der Kathedrale von Chartres reproduziert. Es ist der Gral der Templer, der im Abendland seine Wirksamkeit zu entfalten beginnt. Die große hyperboreische, die wiedergefundene Einweihung, die Einwirkung der verborgenen geistigen Führer, die sich niemandem zeigen, außer den höchsten Meistern des Ordens, denen sie ihre Weisungen geben. Isis, die schwarze Jungfrau, erscheint erneut in ihrer schweigenden und sieghaften Gestalt. Sie ist die Schutzherrin der Templer und auch der Katara, sie ist die Sophia und sie ist unsere Herrin Notre Dame. Die Templer lassen die Bauorden mit ihren eigenen Ritualen und ihren überlieferten und verschlüsselten Geheimnissen wieder aufleben. Gleich den Druiden bauen auch die Templer nicht selbst, sondern sie geben Anweisungen und entlohnen die Ausführungen, wie auch die Katara ihre Verteidiger entlohnen, die den Kampf für sie bis zum Ende führen. In den Kathedralen und den neolithischen Bauten wie den Kromlechs wird auch getanzt, um in dem besonders magnetischen Punkte der Erde, auf dem sie errichtet wurden, magnetische und magische Schwingungen hervorzurufen. Bis zum 14. Jahrhundert pflegte das Volk in den Kathedralen im Kreise zu tanzen und der Bischof hatte dabei seinen Platz in der Kreismitte, um den solaren Christus versinnbildlich zu verkörpern. Das hat eine gewisse Ähnlichkeit mit dem indischen Raslila-Tanz, wo Krishna noch in den Gärten von Vrindavan tanzt. Der Tanz ist eine magische, spontane Handlung des Menschen in seiner Bindung zur äußeren Erde, um ein wohltätiges Zwiegespräch mit ihr zu führen, durch das Kräfte des Erdinneren erweckt oder aber hörbar gemacht werden können, indem man sie an jene magischen Punkte heranzieht, an denen von den Wissenden die steinernen Nadeln in die Erde eingeschlagen wurden. Die heilige Sprache der Füße, die in einem ganz bestimmten Rhythmus auf die Erdoberfläche aufschlagen, wird beantwortet und das harmonische Zwiegespräch findet im religiösen Tanz Indiens seinen Ausdruck in der Liturgie der Geste des Mudra. Das alles ging im Abendlande seit Beginn des 14. Jahrhunderts verloren. Die magischen Kathedralen werden vom Geiste Gottes nicht mehr aufgesucht und sein großes Buch wird von den in die Gemeinschaft Eingegliederten nicht mehr gelesen. Der Schlussstein hat sich über sich selbst geschlossen, ist unauffindbar geworden, wie derjenige der Kromlechs.